mit nem Lokal. Striptease für den Gesal. Striptease von der Kellnerin. Mensch, Mensch, schau da hin. Hier bei Opa Punk bei Start zumal. Striptease mit nem Lokal. Voll mit Apfelschnaps und zeigt langsam ihre Schnaps. Sie macht uns damit ganz schön heiß. Ich glaube fast mein Reis macht das Reis. Jetzt bringt auch schon der Pistmeister weg. Und danach der ganz andere Dreier. Striptees mitten im Lokal. Striptees für die Gesal. Striptees von der Kellnerin. Mensch, Mensch, schau da hin. Wie bei Opa Punk ein Start zumal. Striptees mitten im Lokal. Sehen. Dafür lässt du mancher seinen Schnuckiputz stehen. Fall auf der Zitzi gleich auf deinen Schoß. Dann wirst du sie nicht mehr los. Denn sie will nicht allein. Die Nacht in ihren Doppelbund sein. Striptease mitten im Lokal. Striptease für den Gesal. Striptease von der Kellnerin. Mensch, Mensch, schau da hin. Wie er auch am Frankreich starrt zumal. Striptease mitten im Lokal. Start zumal Swifties mitten im Lokal.